seid ihr verrückt? Wer soll hier verrückt sein, Punk? Ihr seht diesen Stab mit dem ganzen Lüb. Dreht nicht und euch dann ins Ausland gehen. Dafür nicht passiert, dass ihr einen benennt. Mit mir erhält, was der Masse stets gefällt. Die Stampe ist schwach, keine Gegenteil zu einem Mann hier zulässt. Die Beute kontrolliert die eigene Stimme. Wenn es nur zwei kann euch stirbt. Polizei und schwer bewaffnet. Lauschen Sie sind dafür ein Tag. Mit Dunkel für ein Parlament. Um ihr Instanz zu bewahren. Das System. Beschissen Klopf für die Wirtschaft an. Denk ich stark und dient das an. Man spricht euch in ihn auf Herd. Fest gibt genug Musik in Honig zu. Wir haben diese Gegend, es kann generieren. Hatte die Wahl,